Erster da antwortete der Herr Mose, jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Er wird sie gehen lassen, weil ich ihn dazu zwinge, und er wird sie aus seinem Land vertreiben, weil meine Macht groß ist. Zweiter Gott sprach zu Mose und sagte, ich bin der Herr. Dritter, ich bin Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott erschienen, aber meinen Namen, der Herr, habe ich ihnen nicht bekannt gemacht. Vierter, ich habe auch einen Bund mit ihnen geschlossen, dass ich ihnen das Land Kanaan geben werde, in dem sie als Fremde lebten. Fünfter, jetzt habe ich das Klagen der Israeliten gehört, weil die Ägypter sie versklaven, und ich habe mich an mein Versprechen erinnert. Sechster, deshalb sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch von der Zwangsarbeit befreien, die ihr für die Ägypter leistet, und euch aus der Sklaverei retten. Ich werde euch mit großer Macht und Wundern befreien. Siebter, ich werde euch zu meinem Volk machen und euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der euch von der Zwangsarbeit in Ägypten befreit. Achter, ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe, und es euch als Besitz geben. Ich bin der Herr. Neunter, Mose erzählte dies den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn, weil sie mutlos waren und sehr hart arbeiten mussten. Zehnter, danach sprach der Herr zu Mose, Elfter, geh zum Pharao, dem König von Ägypten, und fordere ihn auf, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Zwölfter, Mose aber sagte zum Herrn, wenn die Israeliten nicht auf mich gehört haben, wie soll dann der Pharao auf mich hören, besonders weil ich schlecht reden kann? Dreizehnter, da sprach der Herr zu Mose und Aaron und gab ihnen Befehle für die Israeliten und für den Pharao, den König von Ägypten, damit sie die Israeliten aus Ägypten führen sollten. Vierzehnter, dies sind die Oberhäupter der Familien ihrer Vorfahren, die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, waren Hanoch, Palu, Hezron und Shami. Das sind die Familien Rubens. Fünfzehnter, die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Soha und Sol, dessen Mutter eine Kanaaniterin war. Das sind die Familien Simeons. Sechzehnter, die Söhne Levis, nach ihrer Abstammung, waren Gerson, Kehat und Merari. Levi wurde 137 Jahre alt. Siebzehnter, die Söhne Gersens waren Libni und Shimi, nach ihren Familien. Achtzehnter, die Söhne Kehats waren Amram, Jesar, Hebron und Uziel. Kehat wurde 133 Jahre alt. Neunzehnter, die Söhne Meraris waren Machli und Muschi. Das sind die Familien Levis, nach ihrer Abstammung. Zwanzigster, Amram heiratete Jochebed, seine Tante, die ihm Aaron und Mose gebar. Amram wurde 137 Jahre alt. 21. Die Söhne Chishas waren Korach, Nefek und Sichri. 22. Die Söhne Uziels waren Mishael, Elzaphan und Zitri. 23. Aaron heiratete Elisheba, die Tochter Aminadabs und Schwester Nachschons. Sie gebar ihm Nadab, Abihu, Eliasa und Itamar. 24. Die Söhne Korachs waren Asir, Elkanah und Abiasaph. Das sind die Familien der Korachiter. 25. Eliasar, der Sohn Aarons, heiratete eine der Töchter Putziels, die ihm Pinhas gebar. Das sind die Familienoberhäupter der Leviten, nach ihren Geschlechtern. 26. Das waren Aaron und Mose, denen der Herr befahl, führt die Gruppen der Israeliten aus Ägypten heraus. 27. Das waren Mose und Aaron, die dem Pharao, dem König von Ägypten, sagten, dass sie die Israeliten aus Ägypten führen würden. 28. Als der Herr mit Mose in Ägypten sprach, 29. Da sagte der Herr zu Mose, ich bin der Herr. Sag dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich dir sagen werde. 30. Mose aber sagte zum Herrn, ich kann schlecht reden. Wie soll der Pharao auf mich hören?